Nach der Verschärfung dieser Krise durch die Inpflichtnahme der Reichswehr durch Bayern gewann, gewiss nicht zufällig, die separatistische Bewegung im besetzten Rheingebiet stark an Boden. In vielen größeren Städten, von Aachen bis in die Pfalz hinein, fanden, ganz klar von Belgien und Frankreich unterstützt, von England und den Vereinigten Staaten ungern gesehen, Separatistenaufstände statt. Nicht nur das Zusammengehen der Separatisten mit Frankreich und Belgien, vor allem die Leitung Roms steht heute geschichtlich fest. Und dieses Rom übte auch durch die Bayerische Volkspartei und das Haus Wittelsbach auf den protestantischen Generalstaatskommissar von Kahr und gewisse alldeutsche und Skaldenkreise Norddeutschlands und die von ihnen geleiteten vaterländischen Verbände den entscheidenden Einfluss in seinem Sinne aus. Mit dem Auflodern des Separatistenaufstandes begannen nun auch die offenen kommunistischen Unruhen in Sachsen und Thüringen, die die Reichsregierung veranlasste, Truppen nach Sachsen und Thüringen zu schicken, während die bayerische Regierung längs der Nordgrenze Schutzmaßnahmen auch unter Heranziehung der Organisation des Kapitäns Erhard traf. Es war natürlich, dass solche Zuspitzung der Lage die Besucherzahl in meinem Hause weiter ansteigen ließ. Es kamen Vertreter des Jungdeutschen Ordens, die allerdings sehr verdutzt waren, als ich ihnen die Ziele Roms klar vor Augen hielt. Es kam der zweite Bundesführer des Stahlhelms, Oberstleutnant Düsterberg, der anscheinend noch nicht recht wusste, was eigentlich der Stahlhelm zu allem für ein Gesicht machen sollte. Er wollte doch national sein, wie das auch die Kreise um Herrn von Kahr zu sein vorgaben, aber andererseits hatte die Freimaurerei doch schließlich ihren Hort und Rückhalt in der Berliner Regierung. Es kamen auch noch Offiziere der Kriegsschule München und viele Deutsche mit warmen Herzen für unser Volk, die nun hofften, dass völkische Ziele sich nun verwirklichen lassen. Sie sahen eben in Herrn von Kahr, den nationalen Mann, jedenfalls sahen sie in mir die Persönlichkeit, von der sie die Vertretung völkischer Belange, und zwar im Einklang mit Adolf Hitler, erwarteten. So besuchte mich Ende Oktober Gottfried Feder, den ich häufiger sprach, mit Frau Dr. Chemnitz, heute meine Frau, die ich zum ersten Male sah. Sie stand auch in den vordersten Reihen der völkischen Bewegung. Über diese Zusammenhänge werde ich alsbald anderweitig schreiben. Die Tagesfragen, die bei dem Empfang besprochen wurden, haben heute keine Bedeutung mehr. Von ausschlaggebender Wichtigkeit aber sollte es für mein Erkennen werden, dass Gottfried Feder mich auf das Werk Triumph des Unsterblichkeitswillens, das Frau Dr. von Chemnitz vor mehreren Jahren geschrieben hatte, aufmerksam machte und diese mir sagte, dass ohne weltanschauliche Grundlage, das heißt ohne das Erkennen der letzten Fragen über den Sinn des Lebens des einzelnen Menschen und der Rassen und Völker und der Beachtung der seelischen und der Rassengesetze eine deutsche Volksschöpfung nach dem erwarteten Erfolg der Unternehmung Münchens gegen Berlin nicht möglich sei. Was zunächst erreicht werden müsse, wäre die Sicherung unantastbarer Glaubensfreiheit und Duldsamkeit jeder religiösen Überzeugung. Das, was mir Frau Dr. von Chemnitz eindringlich sagte, machte auf mich einen nachhaltigen Eindruck. Sollte hier mir und der völkischen Bewegung das gegeben werden, was ich bisher stets instinktiv als fehlend gefühlt hatte? Meine damalige Erwartung ging später in Erfüllung. In jenen Tagen galt es indes, tatsächlich allein das Nächstliegende zu erreichen. Ich bat Frau Dr. von Chemnitz, mir doch einen Vorschlag schriftlich auszuarbeiten, was jetzt zu verwirklichen sei, falls die völkische Bewegung sich durchsetzen würde. Sie folgte auch meiner Bitte. Als ich den Schriftsatz erhielt, war ich überrascht von seiner eindringlichen, unantastbaren Klarheit und seiner knappen Form. In der Urkraft der bald folgenden Ereignisse ist mir leider dieses für mich und mein Erkennen so wichtige Dokument verloren gegangen. Die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Bayern schritt, während am Rhein der Separatistenaufstand um sich griff, in Thüringen und Sachsen Kommunisten niedergeworfen wurden, weiter. Ich sah in jenen Tagen verschiedentlich General von Lossow, Oberst von Seisser, Adolf Hitler, Dr. Weber vom Bunde Oberland und vor allem auch von Schäubner Richter, der sozusagen eine Art Verbindungsmann zwischen Adolf Hitler und mir war. Ich konnte immer nur die Ansicht vertreten, dass die Herren von Kahr und von Lossow und alsbald Oberst von Seisser nicht anders könnten als handeln. Sie hätten sich so für ihre Person festgelegt, dass es ein Zurück für sie nicht mehr gäbe. Aber es wurde nicht gehandelt. General von Lossow sagte, wir müssten eine Angora-Regierung in München gegenüber der Reichsregierung nach dem Vorbilde der Regierung aufstellen, die Kemal Pascha gegen die Regierung des Sultans in Konstantinopel in Angora gebildet hatte, um mit ihr die Absetzung des Sultans durchzusetzen. Auch verlangte er 51% Sicherheit des Erfolges. Er bat mich, ihm doch norddeutsche Mitarbeiter zu besorgen. Das war für mich nicht so einfach. Zu solchem Zwecke begab sich damals meiner Ansicht nach Oberst von Seisser Anfang November nach Berlin. Ich glaubte auch, er wollte General von Seeckt als Bundesgenossen gewinnen, was mir natürlich ausgeschlossen erschien. In Ermittlungen, die ich nach dem 9.11. anstellte, habe ich entnommen, dass Oberst von Seisser mit seinen norddeutschen römisch-wittelsbachisch beeinflussten Gesinnungsgenossen Fühlung nehmen und den Tag des Losschlagens in dem von ihnen geplanten und in ganz Deutschland vorbereiteten Unternehmen feststellen sollte. Es scheint, dass in Norddeutschland alles noch nicht so vorbereitet wie in München angenommen war und der Tag des Losschlagens erst auf den 12.11. festgesetzt wurde. Am 4.11. früh war Oberst von Seisser wieder zurück und hatte sogleich mit dem Generalstaatskommissar von Kahr eine Aussprache. An diesem 4.11., einem Sonntage, war die Grundeinstellung des Kriegerdenkmals des unbekannten Soldaten vor dem Armeemuseum. An ihr sollten die bayerische Regierung, Generalstaatskommissar von Kahr, Kronprinz Ruprecht und die sogenannten Spitzen der Militär- und Zivilbehörden teilnehmen. Zahlreiche Verbände, auch der Völkische Kampfbund, waren für die Feier aufgeboten. Nach ihrer Beendigung sollte ein Vorbeimarsch der Verbände vor Kronprinz Ruprecht stattfinden. Auch ich wollte bei der Feier zugegen sein. Doch der Kraftwagen der Landespolizei, der mir sonst zur Verfügung stand und auch diesmal von mir bestellt war, blieb eigenartigerweise aus. Auf meinen Anruf, der Wagen möchte kommen, erhielt ich eine zurückhaltende Auskunft. Der Kraftwagen, der mir dann von völkischen Freunden geschickt wurde, kam zu spät, um mich noch an der Feier zu beteiligen. Darum blieb ich zu Hause. Die politischen Absichten, die an ihr verwirklicht werden sollten, sind für mich im Allgemeinen im Dunkeln geblieben. Dass etwas in der Luft lag, bezweifle ich nicht. Kronprinz Ruprecht hat sich, wohl in der Rücksicht auf die Meldungen, die Oberst von Seisser gemacht hatte, jedenfalls nicht an diesen Tagen an die Spitze der von Bayern gegen Berlin gerichteten Bewegung gestellt. Lagen Absichten anderer vor, so kamen auch sie nicht zur Durchführung. Es scheint auch, dass Oberst von Seisser aus Berlin die Weisung mitbrachte, die Kampfbünde, die zu deutsch eingestellt waren und überdies das Unglück hatten, als Rückhalt meines vermeintlichen Ehrgeizes zu gelten und mich selbst beiseite zu schieben. Auch Rom hatte entsprechende Wünsche. Wollte es das Haus Wittelsbach gewiss gern nach Berlin tragen, so hasste es doch alles Völkische vom Grund seiner schwarzen Seele. Über die Haltung der römischen Hierarchie in Bayern gegenüber dem Unternehmen von Kahrs und dem verruchten Völkischen gibt Anlage 1 einen lehrreichen Aufschluss.